1. Jahwe sprach zu Mose, 2. Sprich zu den Israeliten und sag ihnen, wenn in das Land kommt, das ich euch als Wohnsitzgeben Word, 3. Unter Jahwe ein Führopfer darbringen wollt, seis ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer zur Erfüllung eins Gelübdes, als freiwillig gabe oder anlasslich ihr Fest, Jahwe einen Waldfolgen Jerich durch ein Opfer von Rinden oder Schafen zu bereiten, 4. Dann soll Dergenage, der Jahwe sein Opfergabe darbringt, zusatzlich ein Zentel Feinmehl. Vermischt mit einem Viertel hin all, als Speisopfer darbringen. 5. Für ein Trankopfer aus Wein sollst du bei Brand oder Schlachtopfen ein Viertel hin für Jeds Lamm bereitstellen. 6. Für einen Widerhingen sollst du als Speisopfer zwei Zentel Feinmehl, vermischt mit einem Drittel hin all, zu bereiten. 7. Und als Trankopfer ein Drittel hin Wein, auf dies Weise werdet Jahwe ein Opfer von Waldfolgen Jerich darbringen. 8. Wenn Jedoch einen Jungen Steier als Brand oder Schlachtopfer zur Erfüllung eins Gelübdes oder als Heilsopfer für Jahwe darbringen wollt, 9. Dann soll man zu diesem Jungen rein drei Zentel Feinmehl, vermischt mit einem Halben hin all, als Speisopfer darbringen. 10. Und als Trankopfer sollst du ein Halbes hin Wein darbringen, als ein Jahwe Dargebrachtes Führopfer von Waldfolgen Jerich. 11. Dies Vorschriften gelten für Jeds Rind, Jeden Widder und Jeds Lamm, seis von den Schafen oder den Ziegen. 12. Entsprechend der Anzahl der Tier, die darbringt, sollt für Jeds einzeln Tier dies Verfahrensweise einhalten. 13. Jeder Geburtige Israelit soll sich nach diesen Bestimmungen rich 10, wenn Jahwe ein Führopfer von Waldfolgen Jerich darbringt. 14. Und wenn ein Fremder bei euch wohnt oder jemand, der dauerhaft unter euch lebt, soll ebenso verfahren wie 15. Ein einzig Satzen gilt für all, sowohl für euch als auch für den Fremden, der sich bei euch aufhält. Dies ist ein für all Zeiten und Generation in Gültig Bestimmung, wo Jahwe gilt für den Fremden dasselbe wie für euch. 16. Dieselben Bestimmungen und Ordnungen gelten für euch und für den Fremden, der sich unter euch aufhält. 17. Jahwe sprach weiter zu Mose, 18. Sprich zu den Israeliten und sag ihnen, wenn in das Land kommt, in das ich euch führen werde, 19. Dann sollt sobald vom Gerät des Landes est, Jahwe ein Abgeben trichten. 20. Als Erstling Urs Grobgemahlen in Getraid Solter einen Kuchen als Abgabe darbringen, dies Abgabe soll wie die Abgabe von der 10 behandelt werden. 21. Von den Erstlingen Urs Grobgemahlen in Getraid Solter Jahwe ein Abgabe geben, die von Generation zu Generation gilt. 22. Wenn euch ein absichtlich verget und ein Stergebot, die Jahwe Mos aufgetragen hat, nicht befolgt. 23. Oder etwas von dem Unterlast, was Jahwe euch durch Mose befohlen hat, und zwar von dem Tagen, und dem Jahwe gebot gab, und auch in zukünftigen Generationen. 24. Dann soll, falls das Vershen unwissentlich von der gesamten Gemin begann gen Word, die ganz Gemind einen Jungen Steier als Brandopfer darbringen, zu einem Waldfolgen Jerich für Jahwe. Zusammen mit dem Desuge Horigen Spice und Trankopfer, wie es fortschrieben ist, und zusatzlich einen Ziegenbock als Sundopfer. 25. Wenn der Priester für die gesamte Gemin der Israeliten sooner Volzogen hat, wird ihnen Verge ben werden. Dennis handelte sich mein Vers hen, und sie haben ihr Opfergabe als Führopfer für Jahwe so ihr Sundopfer vor Jahwe wegen ihres Fellers dargebracht. 26. Somit wird der gesamten Gemin der Israeliten soe dem Fremden, der sich unter ihnen aufhält, verge ben werden, denn das verge hen betrifft das ganz Volk. 27. Wenn sich hingegen ein Einzelperson unabsichtlich verget, so muss sie ein Eingerig sich als Sundopfer darbringen. 28. Der Priester soll für denjenigen, der sich durch sein Vers hen unabsichtlich gegen Jahwe vergangen hat, sooner volzien, in dem a die vorgeschrieben in Sunariten fur in Orsfurt, dan word im verge ben. Where den? 29. Die selbe bestimmen gilt für euch, sowohl für den gebürtigen Israeliten als auch für den Fremden, der sich unter ihnen aufhält, wenn jemand unabsichtlich handelt. 30. Wenn jedoch jemand vorsatzlich sundeit, Seis ein gebürtiger Israelit oder ein Fremder, so lastet a Jahwe, ein solche Person soll aus ihrem Volk ausgeschlossen werden. 31. Denn hat das Wort Jahwes verachtet und sein Gebot missachtet, ein solche Person soll unwiderruflich ausgeschlossen werden, die ihr schuld auf erlastet. 32. Waren die Israeliten in der Step wären, entdeckten sie einen Mann, der am Sabbatag holt sammelte. 33. Die Genigen, die in beim Holt sammeln ertappt hatten, brachten in daraufhin zu Mose, Aaron und der gesamten Gemeinde. 34. Man nahm in Ingewarsam, die noch kein klare Anweisung vorlag, ymit in zu verfahren sei. 35. Jahwe aber sprach zu Mose, dieser Mann muss mit dem Tod bestraft werden, die gesamte Gemeinde soll in außerhalb des Lagers steinigen. 36. Daraufhin führte die gesamte Gemeinde in vor das Lager und steinigte in zu Tod, genau wie Jahwe es Mose befohlen hat. 37. Jahwe sprach weiter zu Mose, 38. Sprich zu den Israeliten und sage ihnen, dass sie und ihr Nachkommen sich quosten und den Ecken ihrer Kleider anbringen sollen, und in jedequest einschne aus blauem Purpur befestigen. 39. Die soll euch als ein bedutsames Zeichen dienen, wenn es seht, sollt euch ein Gebot Jahwes erinnern, damit sie befolten nicht ihren eigenen Herzenswünschen und Organlusten folt, durch die euch zur Abgottere verführen last. 40. So sollte all meine Gebot einstenk sein und sie befolgen, vor ihrem Gott heilig zu sein. 41. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, euer Gott zu sein, ich bin Jahwe, euer Gott.